Hier diese Gegend kenn ich doch, da drüben stehen die Weiden noch, und dort versickert auch der Bach. Dies Roggenfeld lag damals brach. Schau rechts, mein Sohn, siehst du den Rauch, und links davon den Brombeerstrauch. Von dort 12 Schritte hin zum Wald, da liegt dein Kind wie du so alt. Das Kind wollte nach Hause gehen, das hat der Offizier gesehen, der hat das Kind dorthin gestellt. Auch damals hat ein Hund gebellt. Die Leute hab ich ausgesucht, ein alter Mann hat laut geflucht, doch keiner hat vorbeigezielt. Im Wald dort wachsen Kirschen wild. Doch diese Birke stand nicht dort, und auch der Schober ist jetzt fort. Vielleicht ist alles gar nicht wahr. Schau über uns ein Bussardpaar. Was ist, was bleibst du stehen, mein Sohn? Die Sonne sinkt, nun komm doch schon. Der Gasthof ist noch weit von hier, und ich hab Durst auf kühles Bier.